Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, gleich vorweg, vielen Dank für die inzwischen über 1000 Abonnenten. Es sind jetzt, Stand jetzt gerade 1010. Also möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr alle zu meinem Channel gefunden habt, dass ihr diesen Channel so supportet, mich so supportet. Also ich war gestern einmal kurz sprachlos, muss ich sagen. Also wirklich vielen Dank, dass das dann jetzt auf einmal doch so schnell ging. Hammer. Also vierstellig zu sein mit 1010 Abonnenten finde ich schon krass. Und ja, das sind wir, das bin ich, das seid ihr. Ohne euch wäre das nicht möglich. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle, möchte ich wirklich sagen. Und auf eine tolle gemeinsame weitere Zeit. Ich habe Bock, es macht wirklich Spaß und ich bin wirklich gespannt, wo das noch alles hinführen kann. Und der ein oder andere hat geschrieben, macht doch gar nicht jeden Tag ein Video, vielleicht geht dir der Content aus. Und ich kann denjenigen, der sich darüber Sorgen macht, wirklich beruhigen, mir geht der Content nicht aus. Also das mit dem, also mit dem Content, mit dem mich die Pflaumen bewaffnet haben, kann ich euch sagen, könnte ich jeden Tag drei Videos machen. Ich werde das wahrscheinlich zeitlich niemals schaffen, deswegen ist eins schon gut. Ich werde jetzt auch irgendwann mal Urlaub machen, dann wird es logischerweise nicht mehr jeden Tag ein Video geben, weil dann mache ich jetzt mal Urlaub. Aber ansonsten mache ich das weiter. Es macht wirklich Spaß und der Content geht mir, wie gesagt, überhaupt nicht aus. Also jeden Tag, also allein heute wieder, habe ich wieder tollen Content für euch. Und das möchte ich unbedingt mit euch teilen, weil ich es hochinteressant finde. Und ich denke, ihr werdet es auch hochinteressant finden. Ja, jetzt erstmal nochmal zur Roomtour. Die Roomtour kommt. 1000 Abonnenten, ein Mann, ein Wort, also kommt auch eine Roomtour. Nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, ob sie schon morgen kommt oder ob sie erst am Sonntag kommt oder ob sie nächste Woche Dienstag kommt. Ich kann es euch nicht auf den Tag versprechen, weil das ist so ein bisschen, hat so einen organisatorischen Hintergrund, weil ich natürlich dafür das nicht ganz alleine. Also ich habe das ganze Equipment dafür, das ich brauche, aber ich möchte gerne noch eine Kameraperson dafür hier haben, damit ich einfach ein bisschen dynamischer hier durchgehen kann, weil ich finde, das, glaub, ein bisschen, das kommt ein bisschen stumpf, wenn ich jetzt einfach nur, da habe ich meine hochwertige Kamera mit dem Stativ, ich kann bis 4K-Auflösung, kann ich alle möglichen Videos machen. Nur ich finde es einfach stumpf, wenn ich jetzt die Kamera einfach jetzt irgendwo hier aufstelle, Cut, nächster Raum, Cut, nächster Raum. Ich glaube, das ist nur so von meiner Vorstellung. Wenn mich jetzt diese Person in letzter Instanz im Stich lässt, dann mache ich das auch alleine, aber ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Und deswegen kommt es bald. Lasst euch überraschen, kann jetzt jeden Tag soweit sein. Roomtour kommt auf jeden Fall in Kürze. Ja, Männer. Thema des heutigen Videos ist, wecke den Dark Knight in dir. Oder was ist der Unterschied zwischen einem White Knight und einem Dark Knight? Also, wie wir alle wissen, ist das White Knighting oder der White Knight ist ja der weiße Ritter, also jemand, der einer Frau zu Hilfe kommt, der eine Frau als gleichberechtigt akzeptiert. Aber wenn die Frau quasi in Schwierigkeiten kommt, dann fängt er an zu White Knighten und spielt für die Frau den weißen Ritter und eilt ihr zu Hilfe, indem er also White Knighting ist recht nah am Simping, indem er jetzt für sie beispielsweise dann den Reifen wechselt. Oder die Frau ist in einem Streitgespräch mit einem Mann und er stellt sich dazwischen, so kannst du nicht mit der Frau reden, wie redest du mit ihr, was fällt dir ein? Das ist das typische klassische White Knighting. Und das ist also, wie gesagt, ich hatte es in einem anderen Video schon mal gesagt, dieses White Knighting ist sehr gefährlich, weil wie wir ja jetzt in der Manosphere wissen, sind ja die Frauen auch nicht ohne und bedeutet, wenn also ein Mann und eine Frau sich zum Beispiel streiten, weiß ich jetzt, dass der Anteil der Frau nicht zu vernachlässigen ist. Und ich würde inzwischen, also ich war früher auch mal, ich muss wirklich sagen, ich war früher auch mal eine Simperella. Ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, ich muss Frauen irgendwie helfen. Ich war Blue Pill. Ich habe es sogar als Alpha empfunden. Und das ist dieses, da habe ich selber, also das war mein Gedankenfehler. Ich hatte komplett, bin da völlig das falsche Programm laufen, muss ich wirklich gestehen. Ich musste das erst richtig erkennen. Ich war auch der Meinung, dass ich mein Alpha-Sein dadurch definiere, dass meine Frau nichts Schweres tragen muss. Oder meine Frau muss doch nicht arbeiten für 1200. Also ich bin ein Alpha-Mann. Das geht doch gar nicht, dass meine Frau irgendwo arbeiten geht für 1200. Meine Leistungsfähigkeit ist viel zu groß. Dadurch habe ich mich sogar noch männlich gefühlt. Völliger Schwachsinn. Heutzutage weiß ich das. Weil es keinen Dank gibt auf der anderen Seite der Medaille. Und Deswegen weiß ich jetzt, dass ich jetzt, ich bin kein White Knight, ich bin beispielsweise dadurch, dass ich meinen eigenen Weg gehe, dass ich die rote Pille genommen habe und die Philosophie, seinen eigenen Weg zu gehen und die Philosophie der roten Pille völlig verinnerlicht habe, gibt es für mich kein White Knighting mehr, für mich gibt es nur noch Dark Knighting. Also ich bin wirklich ein Dark Knight, ein dunkler Ritter, und der Unterschied vom weißen Ritter zum dunklen Ritter ist, dass der dunkle Ritter sich selber beschützt. Seine kostbare Zeit, seine wertvollen Ressourcen, seine Gesundheit, seinen geistigen Frieden. Das sind alles Dinge von unschätzbarem Wert, die ich früher auf dem Opferaltar einfach so weggeworfen habe. Ich habe es einfach geopfert für eine Frau, für meine Beziehungspartnerin. Und musste jetzt auch hinterher die Erfahrung machen, dass mir das in keiner Art und Weise gedankt wird. Und deswegen möchte ich euch jetzt ein Beispiel geben, ist erst heute passiert. Diese beiden Situationen sind jetzt erst heute passiert, die ich gerne jetzt mit euch teilen möchte, warum es so wichtig ist, ein MGTOW zu sein, die Red Pill genommen zu haben, ein Dark Knight zu sein und sich selbst zu beschützen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und das auch noch mit Stolz zu tun und sich dabei wirklich gut zu fühlen, weil man weiß, und das sollte auch die einzige Aufgabe eines Mannes sein, seine kostbaren Ressourcen, seine wertvolle Zeit, seine Logik, die er anzubieten hat, seine Führungsstärke, seinen Überblick, die richtige Entscheidung zu treffen und all diese Dinge für sich zu nutzen. Nur für sich. Und sie nicht einfach den anderen, die sie nicht zu schätzen wissen, als White Knight sich da durch den Schredder zu gehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt möchte ich euch ein Beispiel geben. In dem Haus, in dem ich jetzt mit meiner Ex gewohnt habe, 8 Jahre, gut, ja, wir haben von 2013 bis 12, 2019 bin ich da ausgezogen, 7 Jahre. 7 Jahre, 8 Jahre waren zusammen, 7 Jahre. Ja, gute 7 Jahre haben wir da gewohnt. Habe ich da gewohnt, sie wohnt da ja immer noch. Also das war mal unser Haus, jetzt ist es ihr Haus. Habe ich in anderen Videos erklärt, möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Jetzt ist es jedenfalls so, in dem Haus, das sind 5 Wohnungen und da gibt es jetzt eine wohnungstechnische Veränderung. Das heißt, die Mieterin unten, die hat eine wunderschöne große Wohnung. Und, also ich habe mit meiner Ex oben haben wir zusammen gewohnt, da hatten wir auch eine schöne Wohnung mit Feldrandlage, mit Blick übers Feld. Und unter uns ist halt auch eine schöne Wohnung, Erdterrasse, die haben wir vermietet. Und diese Frau, die da unten gewohnt hat, die zieht jetzt aus. So, das heißt, es ist jetzt logisch, dass meine Freundin jetzt nach unten zieht, auch wegen der Hunde. Da gibt es jetzt einen Garten und einfach mehr Platz, eine schöne große Terrasse. Und es gibt nichts Schöneres für die Hunde, als wenn man dann natürlich die Terrasse aufmachen kann, unten das Wohnzimmer und die Hunde können rein, raus und so weiter. Das ist natürlich für die Hunde absolut schön. Und daher macht es auch Sinn, dass sie da nach unten zieht. So, wäre ich jetzt noch mit ihr zusammen, wäre ich jetzt voll mit drin in dieser Umzugsthematik. Würde jetzt bedeuten, so die andere Mieterin, die da auch wohnt, wird jetzt in unsere bzw. ihre alte Wohnung ziehen und deswegen muss da oben nochmal neu Laminat durch. So, das geschieht jetzt über dieses Wochenende. Das heißt, morgen hole ich Kimber, weil der mit diesen, wenn so viele Leute da durch und hämmern und sägen und so weiter, damit kommt er halt nicht so gut zurecht. Das stresst ihn wahnsinnig. Deswegen ist er ab morgen erstmal wieder für ein paar Wochen bei mir. Und damit er hier bei mir kann, er sich wirklich entspannt hinlegen und wie ich, wir können beide unsere geistige Ruhe genießen. Und da geht's jetzt los. Da wird jetzt oben Laminat reingeklickt und so weiter. Das ist jetzt, wenn ich jetzt noch mit ihr zusammen wäre, wäre ich jetzt maximal damit involviert. So, dann müsste ich jetzt altes Laminat raus, neues Laminat rein, diesen ganzen Wahnsinn. Ich wäre da mit drin. So. Und deswegen ist schon mal wichtig, als Mann jetzt alleine zu wohnen. So, ich bin so dankbar, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und jetzt meine kostbare Zeit, meine Fähigkeiten, mich körperlich da nicht mehr schinden muss und gar nichts. Ich hole morgen früh Kimber zu mir, ich gehe morgen früh joggen, dann hole ich Kimber zu mir und dann können die machen. Ihr Bruder kommt und hilft ihr. So, das ist jetzt auch erstmal alles in Ordnung, so, das muss ja gemacht werden. Also machen die das jetzt mit eigener Kraft. Wenn ich jetzt noch da gewesen wäre, ich kann halt in kürzerer Zeit mehr Geld verdienen, wenn ich nicht Laminat klicke, sondern wenn ich meiner Arbeit nachgehe. Also hätte ich jetzt lieber irgendjemandem 200-300 Euro gegeben, dass er das Laminat da reinklickt, dass ich davon frei bin. Aber so sollen die das selber machen. Soweit, so gut. Ich bin raus. So. Und nichts liegt mir ferner, als da zu helfen. Also sie hat mich auch gefragt, würdest du vielleicht hier, nein, ich habe keine Zeit, keine Lust, keine gar nichts. Nein, es ist so eine kraftvolle Antwort und gibt so viel Freiheit. Naja, jedenfalls machen die das jetzt morgen und dann erzählte sie mir heute, dass sie, weil ich war heute da, ich war vorhin mit den Hunden draußen, komme ich gleich zu. Und hatte da auch noch was anderes zu erledigen an dem Haus, komme ich auch gleich zu. Jedenfalls erzählte sie mir dann heute, dass sie die Küche, die vor 4 Jahren da neu reingekommen ist, die hat gut 7.000 Euro gekostet. Und die ist maßgefertigt für die Küche in der oberen Wohnung. Und die wollen sie dann am, jetzt am 1.8. dann auch noch nach unten in die andere Wohnung bauen, weil die Mieterin unten ihre Küche mitnimmt und sie dann unten keine Küche hätte. Ja, ich sage aber, das ist doch völliger Unsinn, sage ich, weil nur mal so am Rande, mir war das sofort klar, die Logik sagte mir sofort, okay, die Küche ist oben maßgefertigt eingebaut für die Raumgeometrie der oberen Küche, des oberen Raumes. Perfekt maßgefertigt von der Küchenfirma sind gekommen, die wurde ausgemessen, die wurde perfekt dort eingebaut, in alle Ecken und Kanten angepasst und steht da, perfekt. So. Ja, sagt sie, aber sie hätte jetzt das Geld nicht für unten eine neue Küche und so weiter. Und wenn ich jetzt noch mit ihr zusammen gewesen wäre, so wäre das jetzt wieder mein Problem gewesen. Dann hätte ich natürlich gesagt, ja, es macht ja keinen Sinn, diese maßgefertigte Küche, die da oben eingebaut wurde, jetzt zu zersägen und auszubauen, unten zu zersägen, neu anzupassen. Das macht sie jetzt mit ihrem Bruder, der ist wie gesagt Ingenieur und sie ist eine Frau. So, die beiden sind also von eingeschränkten handwerklichen Fähigkeiten. Wie wollen die jetzt diese maßgefertigte Küche auf eine neue Raumgeometrie zersägen, da unten einbauen? Das ist alles nicht dafür gemacht. Und das macht auch gar keinen Sinn, weil man für 4.000 Euro einfach eine neue Küche kriegt, wenn man jetzt seine Ansprüche im Zaum hält. Da ruft man hier bei uns jetzt hier bei Möbel Hesse oder Möbel Heinrich an, die bieten Küche oder Küchencenter. Da kommt jemand, macht ein Ausmaß, zack, 4.000 Euro später bauen die da unten eine Küche ein, dauert 2 Tage, Thema durch. So hätte ich jetzt das Problem gelöst, weil die Küche, die jetzt oben steht in dem Raum, hat jetzt auch nur ihren Wert, solange sie dort oben maßgefertigt in diesem Raum steht. In dem Moment, wo man sie da jetzt demontiert und versucht unten versucht umzubauen, hat man den Wert der Küche zerstört. Also ausgebaut ist sie nichts mehr wert. Die hat nur ihren Wert, wenn sie in dieser Immobilie, in diesem Raum, für den sie maßgefertigt ist, dort steht. Das habe ich hier ganz kurz gesagt, das ist Unsinn, löst das anders. So, weil ich das sofort erkannt habe und ja, hat sie gesagt, es geht jetzt nicht und gut, sag ich, du wirst es auf deine Art machen. So, das war wieder der Dark Knight in mir, der Red Pillar, der sofort wieder, okay, keine Aufmerksamkeit, beschütz dich selbst, denk nicht drüber nach, verwende deine geistigen Ressourcen für dich selbst. Und ich habe mich sofort, ich teile das jetzt nur mit euch, aber damit ist das Thema für mich abgehakt. Und wie sie die Küche jetzt zerfetzt da oben und wie sie die mit ihrem Bruder da runterschleppt und was dann davon wird, dass dann am Ende ein riesen Trümmerhaufen liegt und sie am Ende 2 Küchen braucht, gut, soll nicht meine Baustelle sein. Weil, wie gesagt, sie hätte oben eine perfekte Küche gehabt, die gehört da rein, es macht halt einfach gar keinen Sinn. So, das ist so ähnlich, als würde man jetzt das Armaturenbrett von einem VW Phaeton ausbauen, um dieses Armaturenbrett zu versuchen, in einen Nissan 370Z passig zu kriegen. Das funktioniert nicht. Boah, mir juckt die Nase. Entschuldigung. So, ich hätte jetzt, wenn ich aber da gewesen wäre, dann wäre wieder der White Knight, der Blue Pillar in mir durchgekommen, aber trotzdem mit logisch männlich, logisch gesegnetem Verstand, hätte ich jetzt erkannt, aha, alles, was die machen, wird schon wieder Unsinn und dann hätte ich wieder meine Ressourcen, meine Aufmerksamkeitspotenziale und mein logisches Denken, ich hätte alles genommen, was ich hätte, um es in die Waagschale zu werfen, um dieses Problem natürlich wieder für alle auf angenehmste Art und Weise zu lösen. Und natürlich für mich wieder auf undankbarste Art und Weise. Und deswegen bin ich so dankbar, deswegen bin ich MGTOW so dankbar, weil wie gesagt, ich konnte ja nicht mehr anders, als ich habe mich ja von meiner Freundin getrennt. Also ich konnte nicht mehr anders, als ich alle die MGTOW-Philosophie für mich verinnerlicht hatte, als ich die Red Pill verinnerlicht hatte, war mir klar, dass ich mit diesen Frauen keine Beziehung mehr führe. Dieses Dysfunktionale, diesen Gagaismus, den die bei jeder möglichen Entscheidung, die an den Tag legen, möchte ich in meinem Leben nicht mehr haben. Diese Dysfunktionalität möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte die Entscheidung in meinem Leben möchte ich selber treffen und ich möchte sie auf logisch nachvollziehbarer Grundlage treffen. Das ist mir wichtig. Und auf effizienter Grundlage treffen. Das Ganze muss mit Sinn und muss einen Sinn haben und mit Verstand entschieden werden. Die bestmögliche, effizienteste Variante muss gewählt werden von den Optionen. Ich lege mir die Optionen zurecht im Kopf, das ist Option 1, das ist Option 2, das ist Option 3. Ich werde mich für die richtige, effizienteste Option entscheiden, die für alle Beteiligten und auch auf den Long Run gesehen am meisten Sinn macht. Weil jetzt kommt ja vielleicht auch irgendwann mal der Tag, wo sie die Immobilie vielleicht verkaufen will, dann würde es sie vielleicht Sinn machen, in den einzelnen Wohnungen maßgefertigte Küchen in der Küche zu haben und nicht irgendwelche zerfetzten Küchen, die sie mit ihrem Bruder versucht hat, Maß zu fertigen in irgendwelche anderen Räume. Es macht halt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Diese ganze Rödelei nimmt halt nie ein Ende. So, jetzt noch eine Logik, auch diese weibliche Logik. Alles jetzt innerhalb heute und innerhalb der letzten Tage passiert, muss ich einfach mit euch teilen, weil es einfach zu krass ist. Jeder Mann sollte es gehört haben. Und in dieser Situation findet ihr euch auch wieder, wenn ihr eine Partnerin habt. Sie wird einfach die dysfunktionalste, unlogischste, für euch komplizierteste Entscheidung treffen. So, und wenn ihr sie dann führen wollt, dann wird sie dagegen intervenieren, dann wird sie darüber diskutieren und sie wird sich nicht fügen. Es ist halt einfach kompliziert, es macht halt einfach keinen Sinn. Beispielsweise zieht sie ja jetzt am 1.8. runter in diese andere Wohnung, alles gut und schön. Was ist jetzt heute passiert? Heute war der Vodafone-Techniker da und hat ihr nochmal einen neuen Internetanschluss in die alte Wohnung oben reingelegt, der jetzt wieder runtergelegt werden muss in 8 Tagen. Weil es irgendwie eine Fehlkommunikation gab mit dem Provider, also in ihrem Fall Vodafone, hat sie irgendwie nicht richtig hingekriegt mit der Kommunikation, weil unten ist ja noch die andere Mieterin drin, die hat ja ihren Internetanschluss unten noch auf der Leitung drauf, dementsprechend kann der unten noch nicht reingelegt werden, aber da muss man halt warten. Ich kann ja nicht, heute ist der 23., wenn ich jetzt hier ausziehen muss am 31.12.2021, werde ich mir doch nicht mehr am 19.12.2021 hier nochmal einen anderen Internetanbieter reinlegen lassen. Das ist weibliche Logik. Und das hat in meinem Leben also absolut überhaupt gar keinen Platz mehr. Deswegen, der ein oder andere hat auch geschrieben, ich würde Frauen hassen. Ich hasse keine Frau, beim besten Willen nicht. Aber ich möchte auch kein Teil mehr von dieser Dysfunktionalität sein. Und das habe ich halt für mich wirklich verinnerlicht. Da bin ich jetzt also wirklich, ich bin ein richtiger Dark Knight. Ich beschütze mich selbst vor dieser Dysfunktionalität. Dafür habe ich keinen Raum mehr, darüber möchte ich mich auch nicht mehr ärgern, weil für mich ist es ja logisch, wenn ich mit jemandem mich in einem Kreis befinde und der trifft solche irrationalen Entscheidungen, dann kann ich das nicht durchgehen lassen. Dann kommt der Alpha in mir und sagt, nein, solche irrationalen Entscheidungen werden in meinem Umfeld nicht getroffen, füge dich. So, derjenige fügt sich aber nicht und ist fehlindoktriniert von der heutigen modernen Welt und dann fängt diese Ex-Freundin natürlich an, die gegen mich zu argumentieren und dann fügt sie sich nicht, dann muss ich natürlich auch irgendwie die Führung übernehmen. Das ist alles anstrengend. Wer will das machen? Wer will das machen? Schon ist man wieder am Telefon mit Vodafone und so weiter. Man hat da also plötzlich jemanden am Rödeln, der also überhaupt keine Führung übernehmen darf. Das ist jemand, der folgen muss, das aber niemals akzeptieren will. Vielleicht irgendwann mal mit 60. Da wird sie vielleicht irgendwann mal sagen, oh Mensch, da hatte ich damals diesen Magic, der wusste, wie das geht, der hat immer die richtige Entscheidung getroffen. Hätte ich mir mit dem einfach mitgemacht, dann hätte ich jetzt nicht diese ganzen Probleme. Aber das wird sie dann hinten raus lernen. So, heute nochmal ganz interessant, also wie gesagt, das fand ich jetzt erstmal wichtig, das mit euch zu teilen, diese Dysfunktionalität, schützt euch selbst. Und wenn ich jetzt dann, wie gesagt, mitgewohnt hätte, wäre das all diese Dinge wären jetzt plötzlich mein Problem. So, ich bin jetzt frei davon. Ich gehe meinen eigenen Weg, ich wohne hier in meinem Rhein-Mittelhaus. So, ich wünsche den Frauen viel Erfolg, macht was immer ihr macht, haut euch das ganze Wochenende auf ineffizienteste Art und Weise um den Kopf. Das ist, spielt für mich keine Rolle mehr. So, zweites Thema, heute auch interessant. Ich war da, war mit den Hunden draußen. Wir hatten uns von einer Bekannten einen Hänger geliehen, weil ich hatte noch für meinen Phaeton noch 18 Zoll Winterräder da auf Alufelge und wir hatten gemeinsam noch Umzugskartons, die aus dem Keller, die da ein bisschen feucht geworden sind. Stand alles da noch rum, sollte weg, kann ich auch verstehen. Ein Teil von ihr, ein Teil von mir, habe ich hier bei uns angerufen, beim ortsansässigen Wertstoffhof. Kostet Geld, okay. Also man kann ja hier bei uns nicht mehr, das ist ja kein Wertstoff, ist ja Restmüll, was wir da angesammelt haben. Die Reifen sind natürlich wertvoll, die sollen zu mir. Also war ich jetzt heute da und habe dann mit ihr den Hänger gemeinsam beladen. Erstmal mit dem Restmüll. So. Und ich bin jetzt natürlich schlau, ich bin Redpilled, ich bin Dark Knight, ich schütze, das ist die Aufgabe. Ich bin ein Ritter, ein schwarzer Ritter, der sich selbst beschützt, nicht mehr die Frauen. Und deswegen habe ich sie alles tragen lassen mit dem Argument, dass ich gesagt habe, du weißt ja, ich habe mir ja den Rücken verknackst, ich muss ja auf meinen Rücken jetzt Acht geben. Meinem Rücken geht es wieder gut, aber ich muss jetzt auf meinen Rücken Acht geben. Deswegen habe ich gesagt, trag das mal hier hin, das müssen wir zu zweit tragen und so weiter. Das heißt, ich habe sie jetzt größtenteils alles alleine tragen lassen oder habe mit ihr die Dinge auch zu zweit getragen. So, aber nie mehr wie früher, dass ich dann die schweren Dinge genommen hätte und hätte sie darüber gewuppt und nein. Fass mal hier schön mit an, komm mal hierher, trag das hier mal mit. Und auch Dinge, die ich früher ganz alleine, weil sie vom Gewicht einfach, so, ich kann 150 Kilo Kreuzheben im Fitnessstudio. Darum geht's aber nicht. Das ist ein Unterschied. Das eine ist Training, das ist eine sauber durchgeführte Übung. Das andere ist Maloche. Maloche hat nichts mit sauber ausgeführten, man muss sich natürlich auch konzentrieren auf seinen Rücken und so weiter. Aber in dem Moment, wo es darum geht, um irgendwas zu schleppen, muss sie maximal mit anfassen. Früher hätte ich gesagt, das ist eine Frau. Und das sagte sie dann zu mir auch. Ja, jetzt macht er hier mal mit. Ich bin eine Frau. Ja und, sage ich, was soll das sein? Sage ich, ich bin ein Mann, der auf seinen Rücken Acht geben muss. Sage ich, was ist das jetzt für ein Argument? So, und dann hat sie wieder, schleppte sie dann, weil ich ihr das dann alles zu langsam gemacht habe. Und ja gut, ich habe das dann jedenfalls weggebracht, bin dann nochmal wieder mit dem Hänger hin, weil ich dann meine 18 Zoll Phaeton Winterreifen holen will, wollte. Und die haben natürlich auch nochmal richtig Gewicht. Also ich habe die jetzt nicht gewogen, aber die sind wirklich nicht schön. Die sind nicht schön. Also das sind zwar Alufelgen, 18 Zoll, zwei, keine Ahnung, 55 oder sowas. Und die sind schwer. Also ich hätte die jetzt gerollt. Jedenfalls sagte ich dann zu ihr, du musst mir jetzt mal helfen hier mit den Reifen, sag ich, du weißt ja meinen Rücken. Und ich habe sie dann meine Reifen, so Reifen, die ich früher alleine getragen hätte, weil das war für mich völlig normal, oder wo ich gesagt hätte, meine Frau trägt doch keine Reifen, hätte ich früher. Noch vor 2 Jahren hätte ich gesagt, meine Frau trägt doch keine Winterreifen. Das wäre für mich völlig normal gewesen, dass meine zarte Frau keine Winterreifen trägt. Jetzt habe ich aber verstanden, dass es meine Frau nicht gibt. Es gibt nur mich. Ich gehöre mir. Für einen gewissen Zeitraum, den ich hier noch habe. Aber die Frau gehört mir doch gar nicht. Die ist Gemeinschaftseigentum. Die ist geleast. So, also behandle ich doch nicht ein Auto, das wirklich mir gehört, behandle ich doch anders als ein Auto, das ich mir fürs Wochenende bei Sixt ausleihe. Das ist doch völlig logisch. Wenn ich mir einen Porsche für 400 Euro bei Sixt ausleihe, weil ich Bock habe, übers Wochenende mal eine richtige Runde zu drehen, dann ist mir doch egal, ob der Motor warm ist. Das interessiert mich nicht. Also wenn ich da wegfahre, dann kriegt der ja Drehzahl. So, und genauso habe ich jetzt verstanden, bevor ich meinen Rücken verknackse, verknackse ich lieber ihren. Das ist der Dark Knight in mir, ich rette mich selbst. Ich rette mich selbst, ich rette nicht mehr die Frau. Früher hätte ich gesagt, oh Gott, du brauchst doch die Reifen nicht tragen, lass die mal liegen. Hol mir mal lieber ein Glas Wasser. Und das haben die Frauen ja deswegen auch überhaupt nicht verstanden. Wie toll es doch für eine Frau ist, einem Mann zu gehören. Dass sie das überhaupt nicht verstanden haben. Aber nochmal zurück zu den Reifen. Also hat sie meine ganzen Reifen auf den Hänger getragen. Nur bei einem Reifen habe ich mit ihr zu zweit getragen, 3 Reifen hat sie getragen. Ich sage, du musst mit anfassen, ich kann ja nicht alleine tragen, sag ich, kann mir den Rücken nicht verknacksen. Also haben wir einen von diesen Reifen zu zweit getragen, 3 Reifen hat sie getragen. Als ich jetzt hier bei mir war und die in die Garage gebracht habe, ich habe die nicht getragen, ich habe die gerollt. Die sind viel zu schwer. Ich will die nicht tragen, diese Mistviecher. Unglaublich. Nee, ich habe sie die tragen lassen, weil... Das ist, wie gesagt, ich schütze mich selbst. Ich schütze meine Gesundheit. Priorität liegt auf mir. Das habe ich jetzt verstanden. Und früher hätte ich wirklich gesagt, die Frau kann ich doch keine 30 Kilo schweren, 35 Kilo schweren Reifen tragen lassen. Und das haben die Frauen überhaupt nicht verstanden. Die wollen ja, man darf das ja gar nicht mehr sagen, du gehörst mir. Die wollen ja gar keinem Mann mehr gehören. Die sind ja unabhängig. Okay? Das ist das, was dabei rauskommt für die lieben Frauen. Nach meiner Perspektive. Weil... Meine Frau muss logischerweise nicht arbeiten gehen für 1200 Euro. So war ich als Blue Pill, als White Knight, der ich war. Meine Frau muss nicht irgendwas tragen, Gott bewahre. Das ist ja meine Frau, das ist viel zu schade dafür. So habe ich früher gedacht. Jetzt habe ich die rote Pille genommen, ich kenne die Realität. Meine Frau gibt es nicht. Sie wird niemals meine Frau sein. So, und da ich das verstanden habe, will ich das auch gar nicht mehr als meine Frau haben, weil sowas Irrationales, Illoyales und so weiter auf Zeit, so kostenintensiv, will ich nicht mehr haben. So einen Problemgenerator will ich nicht mehr haben. Und deswegen beschütze ich mich selbst und auch wenn es mit einer kleinen Lüge ist, mein Rücken oder was auch immer, das ist ja noch nicht mal gelogen, spielt auch gar keine Rolle mehr, was ich sage, weil sie ist genauso manipulativ. Also muss ich meine Interessen in den Vordergrund stellen, mich selbst davor bewahren. Das ist das, was ich verstanden habe und das möchte ich auch wirklich mit euch teilen. Ich lasse die Frauen anpacken. Da, wo ich früher gesagt habe, kommt ihr Frauen, hätte ich gesagt, ich nehme lieber einen Kumpel von mir, wir machen das, lass mal die Frauen da von dieser schweren Arbeit. Und da war auch ihr Argument mit dazwischen, ja, ich bin eine Frau. Ja und? Da bist du halt eine Frau, wen juckt's? So, ihr wolltet doch alle gleichberechtigt sein mit den Männern, jetzt seid das, pack an den Kram, trag's rüber. Und wenn du dabei zusammenbrichst, dann nimm dir noch eine Freundin dazu oder nimm dir noch 5 Weiber dazu, spielt für mich keine Rolle mehr. Ich habe meine Lektion gelernt. Früher hätte ich all das gemacht, weil da hätte ich gedacht, das ist meine Frau und meine Frau darf sich nicht verletzen und meine Frau muss gesund sein und meine Frau soll nicht schwer heben und so weiter. So hätte ich früher gedacht. Meine Frau gibt es nicht. Irgendeine Frau kann von mir aus heben, was sie will. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle mehr. Ich beschütze mich selbst. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Das wollte ich unbedingt mal mit euch teilen. Und all diese Freiheiten hat man, wenn man seinen eigenen Weg geht. Das ist großartig. Das ist großartig. Das Wochenende gehört mir. Morgen kommt Kimber. Wir können fahren vielleicht nochmal zum See hier, gehen ein bisschen schwimmen, sonnen uns. Ich werde ein Buch lesen. Zum Sport will ich auch noch morgen. Ja, also wirklich schön. Und das macht auch Sinn. Deswegen beschützt euch selbst, beschützt nicht die Frauen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ach so, und nochmal abschließend, weil jetzt fällt es mir gerade nochmal ein. Wenn... Gerade diese Situation auch, dieses White Knighting, wenn sich Mann und Frau streiten, ist der Mann immer irgendwie geneigt durch seine Konditionierung, ja, dieser andere böse Mann behandelt die Frau schlecht. Das ist Unfug. Das ist Unfug. Dass es zu dieser Situation gekommen ist, kommt nicht von ungefähr. Natürlich gibt es auch Männer, die die Frauen schlecht behandeln. Aber kein Mann in der Regel, also ich habe noch keinen Mann gesehen, der irgendwie eine Frau, das ist eine Erzählung, das ist ein Blutpillmärchen. Ich habe noch keinen Mann erlebt, der eine Frau ungerechterweise ungerecht behandelt hat. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich sehe das immer nur andersrum. Weil ich habe auch noch nie, ich würde nicht mal auf die Idee kommen, wenn ich selbst meine Seele erforsche, ich würde niemals auf die Idee kommen, eine feminine, schwache, nicht opponierende, also nicht in den Widerstand tretende Frau schlecht zu behandeln, gegen die irgendwie vorzugehen. Warum denn? Das ist doch ein beschützenswertes Objekt. Aber diese Arten von Frauen gibt es hier bei uns nicht mehr. Bei uns gibt es nur noch diese modernen Frauen. Und die wollen sich nichts mehr sagen lassen, die wollen sich von einem Mann nicht mehr beschützen lassen, die laufen los auf Männer zu, bauen sich vor denen auf und wollen denen die Welt erklären. Diese Art von Frau muss sich dann aber auch selbst beschützen und selbst für ihre Worte gerade stehen. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für die 1000 Abonnenten. Wie gesagt, die Roomtour kommt bald. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf weitere Abos, ich bin wirklich gespannt, wo dieser Channel noch hingehen kann. Danke euch, Männer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.